Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Mit einer Portion an Noise Rock ging's los hier beim Sunday Service mit Tramps, einer Band, die aus der Ecke von Leeds kommt und gerade eben mit Modern Dancing eine schöne Noise Rock Indie Rock Platte aufgenommen hat mit ziemlich fetten Bass, ziemlich fetten Drums und auf jeden Fall einem peitschenden Beat. Eben gerade gab's zu hören Succulent Thunder Anthem von den Tramps. Ihr hört den Sunday Service mit dem finalen Monat. Ich habe schon mal vor einigen Sendungen ganz zart an meinem Dienstsatz angekündigt, finale nicht nur das Jahr geht dem Ende entgegen, sondern auch der Sunday Service hört auf zum Jahresende. Also 4 Ausgaben habt ihr noch, dann ist ja definitiv Feierabend mit dieser Radiosendung. 20 Jahre sind dann um, mehr oder weniger, und es ist mal Zeit, sich neuen Hobbys sozusagen zuzuwenden. Es kamen einige Anfragen schon und viele fragten, ob es da noch einen Jahresrückblick geben würde. Den gibt es tatsächlich, und zwar in der letzten Ausgabe. Ende Dezember gibt es dann den Jahresrückblick 2015 hier vom Sunday Service. Bis dahin gibt es auch noch viel, viel neue Musik. Heute unter anderem mit ganz vielen Reissues und ganz vielen Boxen und Compilations. Es gibt 2 ältere Platten von Richard Dawson, die wieder auferlegt wurden. Es gibt von Mogwai eine Compilation zum 20-jährigen Bandjubiläum. Es gibt eine tolle Boxset von den Go-Betweens. BBO hat alte Sachen wieder veröffentlicht. Es gibt aber auch Neues, unter anderem von Tiny Ruins, die Band aus Neuseeland, mit Hamish Kilgour, einem Musiker von The Clean aus Neuseeland, im Duett zusammen auf einer wirklich sehr netten EP. Hier geht's weiter mit Larry Gass. A gall of stone, a gall of stone. Set of Replies. Das war Larry Gust, der kommt aus Griechenland und hat mit I Need New Eyes eine schöne neue Platte veröffentlicht. Die ist auf DFA Records erschienen, wo ja eigentlich eher so Disco-tanzbare Sachen rauskommen mit ganz viel Potenzial für das, was demnächst in sein wird. Ob Larry Gust auch dazu gehört, sei mal in Frage gestellt. Er macht ziemlich viel Samples auch, hat er in seiner Musik, die er verwendet, aber trotzdem einen Fokus auf den Song und dadurch irgendwie weniger tanzbar, sondern eher Musik zum Zuhause auf dem Sofa hören. Geht nicht ganz in die Beine wie seine Labelmates, trotzdem eine wundervolle Platte. I Need New Eyes von Larry Gus. Als nächstes kommt Peaches, die hat mit Rupp vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Lange Auszeit mit ziemlich bekannten Gästen dabei, unter anderem Feist oder auch Kim Gordon von Sonic Youth. Die Songs gab es hier auch schon mal zu hören beim Sunday Service. Jetzt hier ein weiterer und zwar Sick in the Head von Peaches. From my chest, going out, yeah, haven't seen the worst of me yet. They call me a threat, say I aim to test. I call it as I see it, fuck that cheap rhetoric. Ooh, I go back to bed. Ooh, you're sick in the head. Ooh, I go back to bed. Ooh, you're sick in the head. Every beat of sweat is gonna rip bass. Every deal is dirty, get a grip bass. In your place, soot in your face, piling up the power, pick it up, pick the pace. Ooh, go back to bed. Ooh, you're sick in the head. Ooh, go back to bed. Ooh, you're sick in the head. The Head. Das war Peaches, der Song von ihrem neuesten Album Rub. Aus Memphis kommen Knots. Knots sind vier Damen, die seit 3 Jahren zusammen Musik machen und vom Sound her ziemlich oldschool klingen, nach eigentlich klassischem Rock'n'Roll. Vom Album We Are Knots hier ihr Song Insect Eyes. We'll be right back. Insect Eyes, das waren We Are Nots, der Song von ihrem, ich glaube es ist ihr Debütalbum mit dem Titel We Are Nots. Die vier Damen auf Memphis machen hier Musik irgendwie zwischen New Wave, ganz klassischen Indie und Rock'n'Roll, aber auch natürlich ganz viel Post-Punk mit dabei. Ziemlich düster und ziemlich roh klingt dieses Zeugs, aber auch ziemlich gut gemacht. Erinnert mich sehr an, weiß ich nicht, Bands wie The Fall, dann natürlich die White Stripes, irgendwie ein bisschen zu nennen, aber auch Bands wie Make-Up zum Beispiel. Also tolle Platte hier von den Nots. Wer auf Riot Girl Sound steht, ist auf jeden Fall hier richtig bedient. Nochmal ein Song von den vier Damen, und zwar Strange Range. Hörten wir einen Song von Nots und ja, schönster aggressiver Garage-Sound, der hier zu hören ist von diesen vier Damen aus Memphis. Der nächste Künstler heißt der Christopher Smith, kommt aus Kanada und hat eine neue Band am Start, die sich Drams nennt. Drams haben vor 2 Monaten auch schon ihr Debütalbum veröffentlicht, Shook betitelt. Vorher hat Christopher Smith bei einer Band namens Siskiyou mitgemacht. Auch die haben einige schöne Platten veröffentlicht auf Constellation. Die neue Platte hier, Drams, oder die neue Band, ist beim anderen Label unter Vertrag. Klingt auch nicht so experimentell, sondern auch eher so ein bisschen nach klassischem Songwriting, auch wenn es dann schon ein bisschen vielleicht 80er-lastig klingt. Hier kommt Drams mit ihrem Song Crushed Pleats. You let your hair down, little birds come tumbling to the ground. Thank you. Wird mit ganz viel Pathos ganz fett aufgetragen. Crushed Pleats hörten wir von Drams, der Song von ihrem Debütalbum Shook. Eine ganz nette Platte, aber kann man auch nur in Maßen genießen. Die Buffalo Brothers sind eine Band aus Manchester, die ganz Unmanchester-mäßigen Sound machen, nämlich eher Funk und Soul auf ihrem Album Fresh vom Horn. Auf jeden Fall ist das zu hören. Hier kommen sie mit String Theory. population 80, nothing much here. Things just drift year to year. Once there was a scandal, once there was a flood. Golf balls found in the mud. Then one year it all went bad. Disaster in motion is what we had. What we had. Good things happen, good things too. Kathy got married to Emmy Lou. All was quiet, all was calm. Nickel found near Bradley's farm. Then one year it all went bad. Disaster in motion is what we had. What we had. Then one year it all burst forth. Disaster in motion, south and north is what we had. What we had. What we had. What we had. What we had. What we have, what we have, what we have, what we have, what we have, what we have, what we have. We had. Ihr hört den Sunday Service, das gerade eben war Robert Forster mit dem Song Disaster in Motion, der Songschreiber aus Brisbane, aus Australien mit einer neuen Platte mit dem Titel Songs to Play. Ja, und wo hat Robert Forster früher mitgespielt? Na klar, bei den Go-Betweens, die Band gegründet. 1977 hat er vor allen Dingen in den Anfangszeiten ganz, ganz wundervolle Platten, ganz, ganz wundervolle Singles aufgenommen. Und jetzt gibt es eine Box, die heißt G Stands for Go-Betweens. Die ist schon mal erschienen vor einem Jahr, glaube ich. 2014 war damals aber relativ schnell vergriffen. Und jetzt gibt es eine neueste Auflage davon und davon hier ein paar Songs. Wir fangen an mit I Need Two Heads. Hier kommen die Go-Betweens. Two Heads, das waren die Go-Betweens. I Need Two Heads heißt der Song im Ganzen. Ich habe euch etwas unterschlagen. Und der ist vertreten oder mit drauf oder mit drin, muss man eher sagen, in der Box. G stands for Go-Betweens. Das ist eine ziemlich fette Packung, das Ganze. Also eine Box, ganz klar. Da drin sind die ersten vier Vinyle. Davon die drei ersten Studioalben, die die Band aufgenommen hat, dazu dann noch irgendwie ein Album mit LP-Tracks, also die ersten Singles, die damals Able-Label-Singles hießen, weil das Able-Label von den Go-Betweens selbst betrieben sozusagen die ersten Singles veröffentlichten. Da dürfte auch der eben gehörte Song von stammen. Man hörte auch, wenn man die Songs kennt, dass es eher so eine Art Demo-Version war. Als Album-Song ist der Track dann doch noch ein Tick anders, ein bisschen weniger rau vielleicht. Ja, und neben diesen vier schon mal Vinyls, gibt es nochmal vier CDs, auch nochmal irgendwie ganz viel Material mit Live-Aufnahmen und alles, was das Sammlerherz begehrt, der Go-Betweens. Und da gibt es auch noch ein Buch dabei, und zwar 112 Seiten dickes Booklet mit großen Fotografien und ich glaube auch so ein bisschen entnommen aus der Autobiografie, die Robert Forster wohl auch schon geschrieben hat. Ich glaube, weiß nicht, ob die schon veröffentlicht wurde. Also diese Box G Stands for Go-Betweens, auf jeden Fall allen Go-Between-Fans sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und wer die haben will, sollte zu langen, weil ich glaube, die kann man auch nur direkt entweder bei irgendwelchen Mailordern oder direkt beim Label bestellen. Und die soll auch schon wieder so gut wie vergriffen sein. Hier nochmal die Go-Betweens mit 8 Pictures. Suspected for some time that you had other lovers, but I didn't know that those men in your room weren't really your brothers. And I was working in the ice rink. Spring and summer that year. And I remember some of those dates, and others are still very clear. I shot you with my camera, caught you doing things with him. I shot you with my camera, caught you doing things with him. And you can't complain, you can't cry. Cameras never lie. I was going to every school there was, not trying to catch up. You can't quit while you're ahead, you're still young. You were seen the actor, same publicity shot for 6 years. And I didn't have any courage, just respect for his age. I shot you with my camera, caught you making love with him. I shot you with my camera, caught you doing things with him. And you can't complain, you can't cry, 'cause cameras never lie. Das Das waren die Go-Betweens, 8 Pictures, ein Song von, ja, ich würde mal sagen, über 100, die enthalten sind auf der oder in der Box. G stands for Go-Betweens. Das ist Volume 1. Von Volume 2 habe ich noch nichts gehört, aber hier sind nur die ersten 6 Jahre der Band von 78 bis 84 sozusagen abgebildet. Die Go-Betweens lösten sich dann 1989 auf, nachdem sie sich 77 gegründet haben, also nach 12 Jahren war Schluss. Die Chemie zwischen Robert Foster und dem zweiten Songschreiber hier, Grant McLennan, war dann irgendwie auch so ein bisschen aufgebraucht und nach einigen Jahren Pause ging es 2000 wieder los, reformiert mit Konzerten und auch neuen Platten, die gar nicht so schlecht waren, die fast an die alten Zeiten anknüpfen konnten. Und dann war 2006 wieder Schluss mit der Band, dann auch für ja immer und ewig, weil Grant McLennan, der zweite Kopf dieses kongenialen Songwriter-Duos, ganz urplötzlich einem Herzinfarkt erlag. Das war ein ziemlicher Schock für die Band, ziemlicher Schock für alle Fans natürlich, für die Familie und seitdem ja macht Grant McLennan Solo, nicht Grant McLennan, Robert Foster Solo weiter. Auch Grant McLennan hat zwischendurch mal eine ganz, ganz tolle Solo-Platte veröffentlicht, die mir fast besser gefiel als das Zeug, was Robert Foster gemacht hat. Aber am besten immer noch die beiden hier zusammen und für euch zu empfehlen auf jeden Fall G stands for Go-Betweens, tolle Platte und für mich auch hier Album der Woche. Hier nochmal Kettle and Kane von den Go-Betweens. Kettle and Kane, das waren die Go-Betweens. Die Box G stands for Go-Betweens, enthält 4 Vinyle, 4 CDs, alles aus den Anfangstagen dieser glorreichen Band aus Brisbane. Dazu noch ganz viel anderes Material, Bilder, irgendwelche Siebdrucke und so weiter und so fort. Und ja, tolle Geschichte, wie ich finde. Und die Go-Betweens bestimmt eine der besten Bands der Welt. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, wenn wir uns mal jetzt weitermachen, wo eigentlich die beste Musik schon lief. Naja, ich würde noch irgendwann genug finden für die nächste Sendezeit hier. Weiter geht's zum Beispiel mit The Dead Weather. Dann da verbergen sich Jack White von den White Stripes, Alison Mossart von The Kills, ebenfalls dabei Dean Fertitta und Jack Lawrence. Das neueste Album heißt Dodge and Burn. Und hier kommt The Dead Weather mit Let Me Through. Pull it down, you know I'll say all my best. Shine. The Dead Weather und die Stimme von Alison Mossert hier auf jeden Fall gut rauszuhören bei diesem Song Let Me Through. Und ja, das Ganze vom Album Dodge and Burn. Die Band klingt eigentlich auch wie gewohnt. Letzter Song hier in der ersten Stunde kommt von Coco Rosie. Die beiden Cassidy-Schwestern haben mit Heartache City vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Hier nochmal der erste Song dieses Albums, Forget Me Not. In brown clown face, tattered paw, pine scraps, fish bones, home phone, dial broke, pocket sunk, in brown paper sack, face hid, eyes black, shadow tears, funny ears, worried mouth, crumble ash, in black plastic bag, wounded snake, slotted skunk, no grave, flowerless, dead deer, shocked eyes, open sky, velvet robes, VIP, heavenward, waywardly staggered drunk, wounded stag, limp your way to paradise. Limp your way to paradise. Now I'm wondering if I close my eyes. Flickering like demons or diamonds or nothing, flickering.